Ihr Schönen aus der Stadt, kommt her, kommt her. Blickt an, die Töchter der Natur. Die weder blut, noch Schminke zielt. Da sieht mein Hahnchen sieht. Ihr Schönen kommt mit an, die Töchter der Natur. Die weder blut, noch Schminke zielt. Da sieht mein Hahnchen sieht. Sieht mein Hahnchen sieht. Ihr blüht Gesundheit auf den Wangen, im Auge lacht Zufriedenheit. Und aus dem Munde spricht das Herz, und aus dem Munde spricht das Herz, wenn sie mir Liebe schwört, wenn sie mir Liebe schwört, wenn sie mir Liebe schwört, wenn sie mir Liebe schwört. Yeah. manchen